Plötzlich verlangsamte die Stute den Schritt, als ob ihr Fuß im Dunkel gegen etwas gestoßen sei. Mohn sah, wie sie den Kopf zweimal neigte und wieder hochhob. Dann blieb sie stehen und schien mit gesenkten Nüstern etwas zu schlürfen. Um die Füße des Pferdes plätscherte Wasser. Ein Bach durchschnitt den Weg. Im Sommer war es wahrscheinlich eine Furt, aber zu dieser Jahreszeit war die Strömung so stark, dass das Wasser nicht zugefroren war und dass es gefährlich gewesen wäre, weiterzufahren. Mohn zog vorsichtig an den Zügeln, um einige Schritte zurückzufahren, und richtete sich dann sehr bestürzt im Wagen auf. Da bemerkte er zwischen den Bäumen ein Licht. Nur zwei oder drei Wiesen schienen ihn vom Wege zu trennen. Er stieg vom Wagen und führte die Stute zurück, wobei er sie tröstete, damit sie aufhöre, so wild mit dem Kopfe herumzuzucken. Er stieß die halboffene Schranke einer kleinen Wiese, die am Wege lag, auf und fuhr mit seinem Gespann hinein. Seine Füße versanken in weichem Gras. Der Wagen schwankte lautlos hin und her. Seinen Kopf gegen den des Pferdes gedrückt, fühlte er die Wärme und den schweren Hauch seines Atems. Er führte das Pferd bis zum Ende der Wiese und legte die Decke auf seinen Rücken. Dann, als er die Zweige der Hecke auseinanderschlug, bemerkte er von Neuem das Licht, das aus einem einsam gelegenen Hause kam. Trotzdem musste er noch drei Wiesen überschreiten und über einen versteckten kleinen Bach springen, in den er beinahe mit beiden Füßen zugleich geraten wäre. Schließlich, nach einem letzten Sprung von der Höhe einer Böschung, befand er sich im Hofe eines Bauernhauses. Ein Schwein grunzte im Stall. Beim Geräusch der Schritte auf dem hartgefrorenen Boden begann ein Hund wütend zu bellen. Der Türriegel wurde zurückgeschoben. Das Licht, das Mohn bemerkt hatte, kam von einem Holzfeuer im Kamin. Es war kein anderes Licht vorhanden als das des Feuers. Im Haus erhob sich eine Frau und näherte sich der Tür, ohne offenbar irgendwie erschreckt zu sein. Gerade in diesem Augenblicke schlug die Wanduhr 6:30. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte der große Junge, »ich fürchte, dass ich Ihre Blumen zertreten habe.« Einen Napf in der Hand betrachtete sie ihn verwundert. »Es ist wahr«, sagte sie, »im Hof ist es so dunkel, dass man sich nicht zurechtfindet.« Ein Stillschweigen entstand, währenddem Mohn die Wände der Stube betrachtete, die mit illustrierten Zeitschriften wie in einer Wirtschaft tapeziert waren, und den Tisch, auf dem ein Männerhut lag. »Ist der Bauer nicht da?« sagte er sich setzend. »Er muss gleich zurückkommen«, antwortete die Frau, die Vertrauen gefasst hatte. »Er holt gerade Holz.« »Ich brauche ihn nicht etwa«, sagte der junge Mann, indem er seinen Stuhl ans Feuer rückte, »aber wir sind da draußen mehrere Jäger, und ich wollte Sie bitten, ob Sie mir nicht ein wenig Brot abtreten könnten.« Der große Mohn wusste, dass man bei den Bauern und besonders auf einem einzelnen gelegenen Hofe mit sehr großer Vorsicht, ja sogar Diplomatie reden muss und vor allem nicht zeigen darf, dass man nicht aus der Gegend ist. »Brot«, sagte sie, »werden wir wohl kaum geben können. Der Bäcker, der sonst alle Dienstage vorbeikommt, ist heute nicht gekommen.« Augustin, der einen Augenblick gehofft hatte, dass er in der Nähe eines Dorfes sei, war bestürzt. »Der Bäcker von welchem Ort?«, fragte er. »Na, der Bäcker von Le Vieux-Nancy«, antwortete die Frau erstaunt. »Wie weit ist denn ungefähr Le Vieux-Nancy von hier?«, fragte Mohn sehr beunruhigt weiter. »Auf der Straße kann ich's Ihnen nicht genau sagen, aber wenn man quer über die Felder geht, sind es 3 1/2 Meilen. Und sie begann zu erzählen, dass dort ihre Tochter in Stellung sei und dass sie immer am ersten Sonntag des Monats zu Fuß herüberkäme, um sie zu besuchen, und dass ihre Herrschaft, aber Mohn, der gänzlich außer Fassung geraten war, unterbrach sie und fragte, ist Le Vieux-Nancy der nächste Ort von hier? Nein, das ist Les Landes, 5 Kilometer von hier. Aber dort gibt es weder Kaufleute noch Bäcker. Nur jedes Jahr zum St. Martinsfest kommen einige Händler dorthin.« Mohn hatte nie von Les Landes sprechen hören. Er war jetzt so verwirrt, dass er sich beinahe darüber belustigte. Aber die Frau, die ihren Napf auf dem Ausguss wusch, drehte sich jetzt neugierig um und sagte langsam, indem sie ihn genau ansah, »Sie sind wohl nicht von hier.« In diesem Augenblick betrat ein alter Bauer mit einem Arm voll Holz, das er auf den Boden warf, das Zimmer. Die Frau erklärte ihm mit sehr lauter Stimme, als ob er taub wäre, um was der junge Mann bat. »Nun, das ist leicht«, sagte er einfach, »aber kommen Sie doch näher, Sie werden ja so nicht warm.« Einen Augenblick später saßen alle beide nahe am Kamin. Der Alte zerbrach sein Holz, um es ins Feuer zu werfen, und Mohn trank einen Napf voll Milch mit Brot, zu dem der Mann ihn eingeladen hatte. Unser Reisender, entzückt, sich nach so großer Unruhe in diesem einfachen Haus zu befinden, hielt sein seltsames Abenteuer für beendet und entwarf schon einen Plan, wie er später mit den Kameraden kommen wollte, um diese wackeren Leute wiederzusehen. Er wusste nicht, dass dies nur ein Halt war und dass er gleich wieder seinen Weg fortsetzen sollte. Er bat darum, ihn auf die Landstraße nach La Motte zu bringen und erzählte allmählich, wieder zur Wahrheit zurückkehrend, dass er sich mit seinem Wagen von den anderen Jägern getrennt und sich jetzt vollständig verfahren habe. Da bestanden Mann und Frau so lange darauf, dass er zum Schlafen bei ihnen bliebe und erst am Tage wieder fahren sollte, dass Mohn schließlich annahm und hinausging, um seine Stute in den Stall zu holen. »Nehmen Sie sich vor den Löchern im Fußsteig in Acht«, sagte der Mann. Mohn wagte nicht zu gestehen, dass er nicht über den Fußsteig gekommen war. Er war nahe daran, den wackeren Mann zu bitten, ihn zu begleiten. Er zögerte eine Sekunde auf der Schwelle, und seine Unentschlossenheit war so groß, dass er beinahe taumelte. Dann ging er in den dunklen Hof hinaus. Um sich zurechtzufinden, kletterte er auf die Böschung, von der er herabgesprungen war. Langsam und unter Schwierigkeiten wie beim Hinwege tastete er sich zwischen Wiesen und Wasser durch Weidengehege hindurch und suchte seinen Wagen auf der Wiese, auf der er ihn zurückgelassen hatte. Unbeweglich, mit klopfendem Herzen, bemühte er sich, allen Geräuschen der Nacht zu lauschen, in der Hoffnung, jede Sekunde ganz in der Nähe die Halsbandglöckchen des Pferdes zu hören. Nichts. Er ging um die Wiese herum. Die Schranke war halb geöffnet und halb umgeworfen, als ob ein Wagenrad darüber gefahren wäre. Die Stute war jedenfalls an dieser Stelle entwischt. Er ging wieder auf den Weg. Nach einigen Schritten stolperte er über die Decke, die wahrscheinlich von der Stute heruntergeglitten war. Er schloss daraus, dass das Pferd sich in dieser Richtung entfernt hatte und begann zu laufen. Er lief ohne einen anderen Gedanken als den zähen und unbändigen Willen, seinen Weg wiederzufinden. Das Blut stieg ihm ins Gesicht infolge dieses Wunsches, der panischer Furcht glich. Er lief weiter. Manchmal stolperte er in den Wagenspuren. An den Wendungen des Weges stieß er in der vollkommenen Dunkelheit gegen die Umzäunungen, und schon zu ermüdet, um rechtzeitig anzuhalten, fiel er in die Dornen und zerriss sich die Hände, die er vorstreckte, um sein Gesicht zu schützen. Manchmal blieb er stehen, horchte und rannte dann weiter. Einmal glaubte er, ein Wagengeräusch zu hören. Aber es war nur ein Karren, der weit entfernt auf einer Landstraße zur Linken fuhr. Dann kam ein Augenblick, wo sein Knie, das er am Wagentritt verletzt hatte, so weh tat, dass er mit fast steif gewordenem Bein stehen bleiben musste. Er überlegte, dass er die Stute schon längst hätte einholen müssen, wenn sie nicht etwa im Galopp davongelaufen wäre. Er sagte sich auch, dass ein Wagen sich nicht so einfach verlieren könne und dass irgendjemand ihn wohl finden würde. Schließlich drehte er sich um, erschöpft und zornig, und schleppte sich nur mit Mühe weiter. Nachdem er eine Weile gegangen war, glaubte er, die Gegend wieder zu erkennen und bemerkte bald das Licht des Hauses, das er suchte. Ein tiefer Fußweg öffnete sich in der Hecke. »Das ist der Fußweg, von dem der Alte sprach«, sagte sich Augustin, und er ging dorthin, glücklich, nicht mehr über Hecken und Böschungen klettern zu müssen. Gleich darauf bog der Fußweg zur Linken ab. Das Licht schien nach rechts zu gleiten. Und an einer Kreuzung angekommen, in seiner Hast seine armselige Unterkunft wiederzufinden, folgte Mohn ohne zu überlegen einem Fußweg, der scheinbar geradewegs dahin führte. Aber kaum hatte er 10 Schritte in der Richtung getan, als das Licht verschwand, entweder durch eine Hecke verborgen oder weil die Bauern des Wartens müde gerade den Fensterladen geschlossen hatten. Mutig sprang Mohn quer über die Felder und ging ganz gerade in der Richtung, in der das Licht eben noch geleuchtet hatte. Dann noch einen Zaun überkletternd, kam er wieder auf einen neuen Fußweg. So verwischte sich nach und nach die Spur des großen Mohn und das Band zerriss, das ihn mit denen, die er verlassen hatte, vereinte. Entmutigt und fast am Ende seiner Kraft, beschloss er in seiner Verzweiflung, dem Weg bis zu Ende zu folgen. Etwa 100 Schritte weiter betrat er eine große graue Wiese, auf der man in Abständen Schatten sah, die wohl Wacholderbüsche waren, und in einer Geländefalte bemerkte er eine dunkle Baulichkeit. Mohn näherte sich. Aber es war nur eine Art großen Viehstalles oder ein verlassener Schafstall. Die Türe gab quietschend nach. Wenn der heftige Wind die Wolken verjagte, drang der Mondschein durch die Ritzen der Wand. Es roch nach Schimmel. Ohne weitere Untersuchung streckte sich Mohn auf dem feuchten Stroh aus, die Ellenbogen auf dem Fußboden, den Kopf in den Händen. Er legte seinen Gürtel ab und verkroch sich, die Knie an den Leib gezogen, in seine Bluse. Jetzt dachte er an die Decke der Stute, die er auf dem Wege liegen gelassen hatte, und er fühlte sich so unglücklich, so ärgerlich auf sich selbst, dass er große Lust hatte zu weinen. Gleich beim Morgengrauen nahm er seinen Marsch wieder auf. Aber sein geschwollenes Knie tat ihm weh. Er musste fast jeden Augenblick anhalten und sich setzen, so stark war der Schmerz. Die Gegend, in der er sich befand, war übrigens die trostloseste der Sologne. Das Einzige, was er während des ganzen Morgens sah, war nur weit am Horizont eine Hirtin, die ihre Herde geleitete. Alles Rufen und der Versuch zu laufen nützten nichts. Sie verschwand, ohne ihn zu hören. Mit trostloser Langsamkeit schleppte er sich weiter. Kein Dach, keine Seele. Nicht einmal der Schrei der Schnepfen im Schilf der Sümpfe. Und auf diese vollkommene Einsamkeit schien eine klare, kalte Dezembersonne. Es mochte etwa 3 Uhr nachmittags sein, als er endlich über einem Tannenwäldchen die Spitze eines grauen Turmes bemerkte. Wahrscheinlich irgendeine alte verlassene Burgruine, sagte er sich, oder irgendein leeres Taubenhaus. Und ohne sich zu beeilen, setzte er seinen Weg fort. An einer Waldecke begann zwischen 2 weißen Pfählen eine Allee, die Mohn einschlug. Er überlegte einen Augenblick mit gesenktem Kopf, als er plötzlich bemerkte, dass die Allee mit großen regelmäßigen Strichen gekehrt war, wie es bei ihm zu Hause an Festtagen geschah. Sollte in dieser Einsamkeit ein Fest stattfinden, fragte er sich. Er ging bis zur ersten Biegung und hörte ein Geräusch von sich nähernden Stimmen. Er verbarg sich seitlich in jungen, dichten Tannen, kauerte sich nieder und hörte mit zurückgehaltenem Atem zu. Es waren Kinderstimmen. Ein Trupp von Kindern kam ganz dicht an ihm vorbei. Eines von ihnen, wahrscheinlich ein kleines Mädchen, sprach so verständig und weise, dass Mohn, obwohl er den Sinn ihrer Worte kaum verstand, sich eines Lächelns nicht erwehren konnte. »Eines beunruhigt mich«, sagte sie, »nämlich die Pferde. Man wird zum Beispiel Daniel nie hindern können, auf das große gelbe Pony zu steigen. Niemals wird man mich daran hindern«, antwortete die mokante Stimme eines Jungen. »Ist uns nicht alles erlaubt? Sogar uns wehe zu tun, wenn es uns gefällt?« Und im Augenblick, als sich die Stimmen entfernten, näherte sich schon eine andere Gruppe von Kindern. »Wenn das Eis getaut ist, werden wir morgen früh Boot fahren.« »Aber wird man es uns erlauben?« sagte eine andere. »Ihr wisst wohl, dass wir das Fest ganz nach unserem Gefallen veranstalten.« »Und wenn Franz heute Abend mit seiner Braut zurückkehrt?« »Nun, dann würde er machen, was wir wollen.« »Es handelt sich offenbar um eine Hochzeit«, sagte sich Augustin, »aber geben hier die Kinder die Gesetze?« Seltsame Gegend. Er wollte aus seinem Versteck hervorkommen, um sie zu fragen, wo man etwas zu essen und zu trinken bekäme. »Sie würden sich vor mir fürchten«, sagte sich Mohn, als er seine zerrissene Bauernbluse und seinen auffallenden Schülergürtel von Saint-Agathe betrachtete. Da er fürchtete, dass ihm die Kinder auf ihrem Rückwege begegneten, setzte er seinen Weg durch die Tannen in der Richtung auf das Taubenhaus fort, ohne viel darüber nachzudenken, was er dort ausrichten könnte. Eine kleine moosbedeckte Mauer hielt ihn am Rande des Waldes auf. Auf der anderen Seite zwischen der Mauer und den Gebäuden des Gutes lag ein langer, schmaler Hof, der ganz mit Wagen gefüllt war, wie der Hof eines Gasthauses am Markttage. Er überkletterte die Mauer, was ihm wegen seines verletzten Knies Mühe machte, und von einem Wagen auf den anderen steigend, vom Sitz eines Jagdwagens auf das Dach einer Berline, gelangte er bis zur Höhe eines Fensters, das er geräuschlos wie eine Tür öffnete. Er befand sich in einem großen Zimmer mit niedriger Decke, das offenbar ein Schlafzimmer war. Im Halbdunkel des Winterabends unterschied er nur einen Tisch und einen Kamin. Dieser und die Stühle waren mit großen Vasen, alten Waffen und wertvollen Dingen beladen. Am Ende des Zimmers hingen Vorhänge, die wohl einen Alkoven verbargen. Moon hatte das Fenster geschlossen, teils wegen der Kälte und weil er befürchtete, von außen bemerkt zu werden. Er hob den Vorhang und entdeckte ein großes, niedriges Bett, das mit alten Büchern in goldgepressten Einbänden, Lauten mit zerrissenen Seiten und mit Armleuchtern bedeckt war. Alles lag bunt durcheinander. Er legte alle diese Dinge an ein Ende des Alkovens, dann streckte er sich auf dem Lager aus, um sich auszuruhen und über das seltsame Abenteuer nachzudenken, in das er geraten war. Und von Müdigkeit überwältigt, schlief er bald ein. Als er erwachte, war es Nacht. Von Kälte durchschauert drehte er sich auf seinem Lager hin und her, wobei er seine schwarze Bluse zerknitterte. Ein grünliches Licht drang durch die Vorhänge des Alkovens. Er setzte sich aufrecht und steckte seinen Kopf durch die Vorhänge. Jemand hatte das Fenster geöffnet und in der Öffnung zwei grüne venezianische Laternen befestigt. Kaum aber hatte Mohn einen Blick darauf werfen können, als er im Vorraum ein Geräusch von Schritten und halblaut geflüsterter Unterhaltung hörte. Er zog sich wieder in den Alkoven zurück und seine genagelten Schuhe stießen gegen einen der Bronzegegenstände, die er an die Wand gelehnt hatte. Einen Augenblick lang hielt er sehr beunruhigt seinen Atem an. Die Schritte näherten sich und zwei Schatten glitten ins Zimmer. »Mach keinen Lärm«, sagte einer. »Ach«, antwortete der andere, »es ist schon Zeit, dass er aufsteht.« »Hast du sein Zimmer geschmückt?« »Aber ja, wie die anderen Zimmer.« Der Wind schlug das offene Fenster hin und her. Der zuletzt gesprochen hatte und der Vorgesetzte zu sein schien, sagte wieder mit schleppender Stimme wie ein Shakespeare'scher Totengräber, »Du hängst grüne Laternen in Wellingtons Zimmer. Ebenso gut würdest du rote hinhängen. Du verstehst davon auch nicht mehr als ich.« Stillschweigen. »Wellington? War das ein Amerikaner?« »Nun, ist grün eine amerikanische Farbe? Du als Schauspieler, der so viel gereist ist, müsstest das wissen.« »Du meine Güte«, antwortete der Schauspieler, »gereist, ja, ich bin gereist, aber ich habe nichts gesehen.« »Was willst du in einem Gauklerwagen sehen?« Mohn sah vorsichtig durch die Vorhänge. Der die Arbeit leitende war ein dicker, barhäuptiger, in einen riesigen Paletot gehüllter Mensch. In der Hand hatte er eine lange Stange, an der vielfarbige Laternen hingen, und betrachtete in aller Ruhe, ein Bein über das andere gekreuzt, wie sein Begleiter arbeitete. Der Komödiant hatte den kümmerlichsten Körper, den man sich vorstellen kann. Groß, mager, vor Kälte zitternd, hohläugig und schielend, trug er einen Schnurrbart, der auf seinen zahnlosen Mund herunterfiel und den Eindruck erweckte, als ob es das Gesicht eines Ertrunkenen wäre, von dem das Wasser herunterläuft. Nach einem Augenblick der Überlegung, bitter und lächerlich zugleich, näherte er sich seinem Partner und, beide Arme ausgebreitet, vertraute er ihm an. »Soll ich es dir sagen? Ich kann nicht begreifen, dass man so schauderhafte Menschen wie uns geholt hat, um bei einem solchen Feste mitzuwirken. So, mein Junge.« Ohne auf diesen Herzenserguss irgendwie zu achten, fuhr der dicke Mann fort, mit gekreuzten Beinen der Arbeit zuzusehen. Dann gähnte er, drehte sich um, nahm die Stange auf die Schulter und sagte, »Also gehen wir. Es ist Zeit, sich für das Abendessen umzuziehen.« Der Komödiant folgte ihm, aber als er beim Alkoven vorbeikam, machte er eine Verbeugung und sagte mit schmalziger Stimme, »Herr Schläfer, Sie brauchen nur aufzustehen und sich als Marquis zu kleiden, auch wenn Sie nur ein armer Schlucker wie ich sind. Und Sie können dann zu dem Kostümfeste herunterkommen, da dies der Wunsch der kleinen Herren und Damen ist.« Und mit einer nochmaligen Verbeugung fügte er im Tone eines Ausschreiers hinzu, »Unser Kamerad Maloyot, zugeteilt den Küchen, wird den Harlekin darstellen und ihr ergebenster Diener den großen Pierrot. Sobald sie verschwunden waren, verließ Mohn sein Versteck. Er hatte eiskalte Füße und steife Gelenke, aber er war ausgeruht und sein Knie schien geheilt. »Zum Essen werde ich schon hinunterkommen«, dachte er, »ich werde einfach ein Gast sein, dessen Namen alle vergessen haben. Übrigens bin ich kein Eindringling hier. Es ist außer allem Zweifel, dass Herr Maloyot und sein Begleiter mich erwarten.« Nachdem er sich gereinigt hatte, zog er über seine Schülerbluse einen der großen Mäntel, dessen gefälteten Kragen er hochklappte, und ersetzte seine genagelten Schuhe durch feine Lackhalbschuhe. Dann ging er barhäuptig nach unten. Ohne irgendjemandem zu begegnen, gelangte er über eine Holztreppe in eine Ecke des dunklen Hofes. Der eisige Hauch der Nacht blies ihm ins Gesicht und unter den Mantel. Er machte einige Schritte und konnte sich, da es nicht ganz dunkel war, gleich zurechtfinden. Er befand sich in einem kleinen, durch Stallgebäude gebildeten Hof. Alles erschien alt und verfallen. In seinem großen Mantel stand er etwas nach vorn gebeugt, horchend da wie ein Jäger, als ein außerordentlich kleiner junger Mann aus dem benachbarten Gebäude trat, das man für vollständig leer gehalten hätte. Er trug einen sehr geschweiften Zylinderhut, der in der Nacht glänzte, als ob er aus Silber wäre, einen Rock, dessen Kragen bis zum Haare reichte, eine weit ausgeschnittene Weste und eine Hose mit Stegen. Dieser Stutzer, der etwa 15 Jahre zählen mochte, ging auf den Fußspitzen, als ob er durch die Stege hochgehoben würde, aber mit außerordentlicher Schnelligkeit. Im Vorübergehen grüßte er Mohn tief, ohne stehen zu bleiben, gleichsam automatisch. Er verschwand in der Dunkelheit in der Richtung auf das Hauptgebäude, das ein größeres Haus, Schloss oder eine Abtei sein mochte und dessen Turm dem Schüler am Nachmittage als Führer gedient hatte. Nach kurzem Zögern folgte unser Held der merkwürdigen kleinen Person. Sie überquerten eine Art großen Hofgartens, gingen unter Gebüschen durch, umschritten einen zaunumschlossenen Fischteich und einen Brunnen und befanden sich endlich auf der Schwelle des Hauptgebäudes. Im Begriffe, sich wieder zum Ausgange zu wenden, hört er im Korridor ein Geräusch von Schritten und Kinderstimmen. Es sind zwei kleine Buben, die sich nähern. »Wird man denn bald essen?«, fragte Mohn sie dreist. »Komm mit uns«, antwortete der Größere, »wir werden dich hinführen.« Und mit dem Vertrauen und dem Verlangen nach Freundschaft, das sich bei Kindern am Vorabend eines großen Festes einstellt, ergriff jeder von ihnen eine Hand Mohns. Bevor der junge Mann etwas sagen kann, sind alle drei an der Tür eines großen Saales angekommen, in dem ein helles Feuer brennt. Als Tische sind Bretter auf Böcke gelegt, darüber sind weiße Tischtücher gebreitet und Leute aller Art speisen mit einer gewissen Feierlichkeit. Mohn setzte sich kühn und ohne sich sonderlich aufzuregen auf eine Bank neben zwei alte Bäuerinnen. Er begann gleich mit wildem Appetit zu essen und erst nach einer Weile hob er den Kopf, um die Gäste zu betrachten und ihnen zuzuhören. Dank der Unterhaltung klärte sich für ihn die Lage etwas auf. Franz von Galais, der Sohn des Hauses, der Student oder Seemann oder vielleicht Seekadett war, war nach Bourges gefahren, um dort ein junges Mädchen zu holen und sie zu heiraten. Seltsamerweise bestimmte dieser junge Mann, der sehr jung und sehr wunderlich sein musste, auf dem Gut alles nach seinem Gefallen. Auf seinen Wunsch sollte das Haus, in das seine Braut kam, einem festlichen Palast gleichen. Und um die Ankunft des jungen Mädchens zu feiern, hatte er selbst die Kinder und guten alten Leute eingeladen. Alles dies ging aus der Unterhaltung der beiden Frauen hervor. Das Mahl war beendet, jeder erhob sich. In den Gängen tanzte man Rundtänze und Farandolen. Irgendwo spielte die Musik zum Minuett auf. Mohn, dessen Kopf im Kragen seines Mantels halb verborgen war wie in einer Halskrause, fühlte sich als ein anderer Mensch. Auch er wurde von der allgemeinen Freude mitgerissen und begann, den großen Pierrot durch alle Gänge des Hauses zu verfolgen, wie in den Kulissen eines Theaters, in dem die Pantomime sich von der Szene aus überall hin verbreitet. So war er bis zum Ende der Nacht umgeben von einer freudigen Menge in auffallenden Kostümen. Im Nebenraum hörte man Klavier spielen. Mohn steckte neugierig den Kopf hindurch. Es war eine Art kleinen Wohnzimmers. Eine Frau oder ein junges Mädchen einen braunen Mantel über die Schultern geworfen und ihm den Rücken zudrehend, spielte sehr zart Tanzweisen und Lieder. Nach diesem Fest, auf dem alles reizend, aber fieberhaft und ungewöhnlich war und auf dem er selbst eben noch den großen Pierrot so toll verfolgt hatte, fand Mohn sich hier in eine stille Oase des Glücks versetzt. Leise kehrte er, während das junge Mädchen mit Spielen fortfuhr, in das Esszimmer zurück, setzte sich, schlug eines der großen roten Bücher auf, die auf dem Tisch herumlagen, und begann zerstreut zu lesen. Gleich näherte sich eines der Kleinen, die auf dem Fußboden saßen, hängte sich in seinen Arm und kletterte auf seine Knie, um mit ihm zusammen das Buch zu betrachten. Ein zweites Kind tat das Gleiche auf der anderen Seite. Und ihm war es wie ein Traum, wie sein früher einmal geträumter Traum. Lange Zeit schien es ihm, er säß an einem schönen Abend in seinem eigenen Hause, und das reizende, unbekannte Wesen, das nicht weit von ihm Klavier spielte, wäre seine eigene Frau. Am andern Morgen war Mohn als einer der Ersten auf. Wie man ihm geraten hatte, zog er ein einfaches, schwarzes Kostüm einer vergangenen Mode an. Eine in den Hüften enge Jacke mit an den Schultern sich bauschenden Ärmeln, eine Seidenweste und eine Hose, die unten so weit war, dass sie seine Schuhe verbarg. Dazu setzte er einen Zylinderhut auf. Als er herunterkam, war der Hof noch leer. Nach einigen Schritten fühlte er sich wie in einen Frühlingstag versetzt. Es war in der Tat der mildeste Morgen des ganzen Winters. Die Sonne schien wie in den ersten Apriltagen. Der Raureif schmolz und das nasse Gras glänzte wie von Tau befeuchtet. In den Bäumen sangen einige kleine Vögel, und ab und zu strich ein laues Lüftchen über das Gesicht des Spaziergängers. Er handelte, wie es alle Gäste tun, wenn sie vor dem Hausherrn erwacht sind. Er ging auf den Gutshof und dachte, in jedem Augenblick könnte eine herzliche und fröhliche Stimme hinter ihm rufen, »Schon aufgestanden, Augustin?« Aber er ging lange Zeit allein in Hof und Garten umher. Im Hauptgebäude bewegte sich nichts, weder an den Fenstern noch im Turme. Die zwei Flügel der runden Holztüre hatte man jedoch schon geöffnet, und in einem der leeren Fenster spiegelte sich ein Sonnenstrahl wie im Sommer in den ersten Morgenstunden. Mohn sah zum ersten Mal am hellen Tage das Innere des Gutes. Die Reste einer Mauer trennten den vernachlässigten Garten vom Hof, der erst vor kurzem mit Sand bestreut und geharkt worden war. Beim Nebengebäude, in dem er wohnte, lagen in heiterer Unordnung erbaute Ställe, bei denen es viele Schlupfwinkel von Gebüsch und wildem Wein umrankt gab. Der Tannenwald reichte bis zum Gut und verbarg dem Blick das flache Land, ausgenommen nach Osten, wo man blaue felsige Hügel und Tannenwälder entdeckte. Im Garten beugte sich Mohn einen Augenblick über die wackelige Holzschranke, die den Fischteich umgab, an dessen Rändern noch ein wenig dünnes, wie Schaum gefaltetes Eis geblieben war. Er erblickte sich selbst im Wasser, als sei er in seinem romantischen Studentenkostüm über den Himmel geneigt. Und er glaubte, einen anderen Mohn zu sehen, nicht mehr den in einem Bauernwagen entwichenen Schüler, sondern ein reizendes, romantisches Wesen aus einem schönen Buche.